im Studio. Heute bei uns zu Gast sind Joana Festiva aus Steins. Hallo, ich bin der Johannes. Ich schreibe die Lieder. Und heute hier bei mir im Studio ist White Russian Rodeo. Elvis Presley, ist das so ein persönliches musikalisches Vorbild von euch? Ja, ganz sicher mal ganz ein großes Vorbild von uns. Ja, hallo, wir sind Dennis Dreifinger aus Deutschlandsberg. Wir spielen Irish Folk Punk und wir werden am Freitag beim Rock for Red Ribbon auftreten. Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir dort als Headliner auftreten dürfen. Enjoy Radio.